Kapitel 63. Wir sind nur Verwalter. Die Bibel spricht sehr deutlich über Verwalterschaft. Es gibt einen klaren Unterschied zwischen Eigentümer sein oder Verwalter sein. Ein Verwalter muss seinem Herrn gegenüber Rechenschaft ablegen. In 1. Korinther 3, 21 bis 23 beschreibt Gott sehr klar unsere Rolle als Verwalter, so rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles gehört euch. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles gehört euch, ihr aber gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an. Alles gehört uns, sagt Paulus in diesen Versen. Aber er endet mit der Aussage, ihr aber gehört Christus an, durch Christus haben wir alles umsonst bekommen. Aber wir dürfen niemals vergessen, dass wir ihm gehören. Unser Leben gehört uns nicht. Paulus illustriert diese Wahrheit sehr schön in einem anderen Vers. In 2. Korinther 5, 15 sagt er. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir sehen hier, dass unser Leben nicht uns gehört, da wir nicht dafür bezahlt haben. Christus hingegen hat einen sehr hohen Preis bezahlt, um uns für sich zurückzukaufen. Als der Bi und ich vor vielen Jahren verstanden hatten, was Verwalterschaft wirklich bedeutete, entschieden wir uns, es in unserem Leben ganz praktisch umzusetzen. Wir setzten einen Vertrag mit folgendem Inhalt auf: Vertrag zwischen Reinhard und der Bi Hirtler und Gott. Dann listeten wir unseren gesamten materiellen Besitz auf. Am Ende des Vertrages schrieben wir, dass wir an diesem speziellen Tag unseren gesamten Besitz an Gott zurückübertrugen. Das war ein sehr befreiender Moment für uns. Als wir einige Jahre später unser Land verließen, um Gott auf einem anderen Kontinent zu dienen, fiel es mir überhaupt nicht schwer, unseren ganzen materiellen Besitz zurückzulassen. Denn ich erinnerte mich daran, dass ich ja nur der Verwalter, aber nicht der Eigentümer war. Wirklich an Verwalterschaft zu glauben und in ihr zu leben, beinhaltet noch einen weiteren wunderbaren Aspekt. Ich brauche mir um nichts Sorgen zu machen. Wenn mein Auto kaputt geht, sage ich einfach: Herr, mein Auto ist kaputt. Du musst die Reparatur zahlen. Wenn im Haus etwas repariert werden muss, werde ich nicht unruhig, denn es ist ja jetzt das Haus des Herrn und er kümmert sich immer sehr gut um das Seine. Wenn wir wirklich an Verwalterschaft glauben und sie ausleben, dann werden unsere Herzen eine erstaunliche Freiheit erleben. Gott warnt sein Volk davor, niemals zu denken, dass ihm seine eigenen Fähigkeiten zu Wohlstand verhelfen. Wenn wir mit einer Eigentümermentalität leben, können wir sehr leicht versucht sein zu denken, wir hätten es verdient, so viel zu besitzen, weil wir ja hart dafür gearbeitet haben. Wenn wir wie ein Verwalter denken und leben, wissen wir, dass alles von ihm kommt und ihm gehört. Gott drückt sich diesbezüglich in 5. Mose 8 sehr klar aus, als er seinen Kindern übernatürliche Versorgung verspricht. Er sagte zu ihnen: Nachdem ich dich gesegnet habe, sage nicht in deinem Herzen, dass es deine eigene Kraft und die Stärke deiner Hand war, die dir diesen Reichtum verschafft hat, nach 5. Mose 8, 17. Weiter in Vers 18 sagt er: So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht.